mein Geist entsetze. Was willst du dich entsetzen? Was willst du dich, mein Geist, entsetzen? Was willst du dich, mein Geist, entsetzen, wenn meine letzte Stunde schlägt? Was willst du dich, mein Geist, entsetzen, wenn meine letzte Stunde schlägt? Was willst du dich, mein Geist, entsetzen, wenn meine letzte Stunde schlägt? Mein Leib neigt täglich sich zur Erde, und da werden, wohin man so viel tausend trägt, wohin man so viel tausend, viel tausend trägt. Mein Leib neigt täglich sich zur Erde, mein Leib neigt täglich sich zur Erde, und da muss seine Ruhestatt werden, seine Ruhestatt, und da seine Ruhestatt werden, wohin, wohin man so viel tausend trägt, wohin man so viel tausend, viel tausend trägt. Weichet, ihr Tollen, vergeblichen Sorgen. Doch weichet, ihr Tollen, vergeblichen Sorgen, doch weichet, weichet, ihr Tollen, vergeblichen Sorgen, vergeblichen Sorgen. Wir sollten nicht gehen. Ich rufe bei Jesus, wir sollten nicht gehen. Mich ruft mein Jesus, wir sollten nicht gehen. Mich ruft mein Jesus, wir sollten nicht gehen. Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Erscheine mir seliger, fröhlicher Morgen. Verklärt und herrlich vor Jesu zu stehen. Verklärt und herrlich vor Jesu zu stehen. Vergeblichen Sorgen. Mich ruft mein Jesus, wir sollten nicht gehen. Mich ruft mein Jesus, wir sollten nicht gehen. Mich ruft mein Jesus, wir sollten nicht gehen. Mich ruft mein Jesus, wir sollten nicht gehen. Gott noch werden muss. Oh.